Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt, 23, Tegel, den 5. Oktober 1795. Wir empfingen vorgestern Ihren letzten Brief, wo uns das, was Sie uns von Ihrer Lage und Ihren Aussichten für den Winter sagen, recht herzlich geschmerzt hat. Nur zu sehr freilich fühle ich es, dass Sie in Jena in einer absoluten Einsamkeit leben und dass sogar Goethens Hin- und Wiedergehen kein voller Ersatz ist, da auf die tägliche Stimmung doch nur das gut wirkt, was auch täglich wenigstens wiederkehren kann und dies besonders bei Ihnen der Fall ist. Ich habe schon darauf gedacht, ob Sie nicht einen Plan wieder hervorsuchen sollten, der Ihnen einmal recht sehr am Herzen zu liegen schien, den Plan nach Weimar zu kommen. Ich würde außer Goethe dort auf Herder und auf die wenigstens zerstreuende Masse aller übrigen rechnen, aber freilich würde sich ein völliges Hingehen nicht in so kurzer Zeit arrangieren lassen und ein temporäres ist mehr Störung als Gewinn. Ihre dauernde Rückkehr zur Poesie macht mir eine unendlich große Freude. Sie wird auch gut auf Sie zurückwirken und diese Beschäftigung der Fantasie Ihrer Einsamkeit beleben und erheitern. Sie sind doch unendlich glücklich, teurer Freund, einen solchen Reichtum in sich zu bewahren, bloß aus sich selbst so viel schöpfen zu können, als genug ist, ein ganzes Leben mit schöner Mannigfaltigkeit auszustatten. Es wurde mir dies bei der Stelle Ihres Briefes aufs Neue so lebhaft, wo Sie selbst sagen, dass Sie so schwer an das Lesen gehen. Wenn ich bedenke, wie viel Sie schon leisteten und wie viel mehr Sie in sich tragen, als Sie je zu leisten imstande sein werden und damit vergleiche, wie wenig Sie eigentlich in jedem Verstande von außen nehmen, so erfüllt es mich immer aufs Neue mit Bewunderung. Denn auch das Gespräch ist und muss Ihnen doch immer vorzüglich nur leichterer Anstoß zur eigenen Produktion sein. Darum weiß ich auch niemand, in dem ein gewisser Widerwille gegen die eigentliche sogenannte Gelehrsamkeit so gut begründet wäre als in Ihnen. Aber darum wundere ich mich auch immer, dass Ihre Geistestätigkeit nicht noch zerstörender auf Ihren Körper zurückwirkt und bitte Sie recht herzlich, ja bei dem Entschluss zu bleiben, Sie zu vermindern, um ihr nicht zu erliegen. Ich sprach neulich einen Professor aus Erlangen, er heißt Memel. Er kam eben von Königsberg und wusste viel von Kant zu erzählen. Unter anderem sagte er, dass Kant noch eine ungeheure große Menge unbearbeiteter Ideen im Kopf habe, die er nicht allein noch alle bearbeiten, sondern auch alle in einer gewissen Reihe bearbeiten wolle und dass ihn die Wärme für diesen intellektuellen Reichtum zu der Täuschung verleite, die Länge seines noch übrigen Lebens mehr nach der Menge jenes Vorrats als nach der gewöhnlichen Wahrscheinlichkeit zu berechnen. In der Tat aber muss eine solche Lage eine eigene Disposition Disproportion zwischen dem moralischen und physischen Können hervorbringen, und schön wäre es doch, wenn der Geist einen solchen Aufschub der körperlichen Zerstörung bewirken könnte, bis er sich hier in dem Kreise seines Wirkens ein Genüge geleistet hätte oder wenigstens an ein Ziel gekommen wäre, wo es ihm nun selbst zu eng würde. Des Menschen natürliches Ende wäre doch nur Erfüllung seines Kreises. Er müsste hier nichts mehr zu schöpfen, nichts mehr zu tun finden, wodurch er noch Fortschritte machen könnte. Dann könnte und müsste er gehen. Eher ist man doch immer noch unreif. Das Erste, was Kant schreiben will, soll ein Naturrecht sein. Leben Sie herzlich wohl, an Ihre liebe Frau tausend innige Grüße von uns beiden. H.